Ich halte nicht viel davon, das Mittelalter übermäßig zu romantisieren. Es muss sehr gestunken haben. Man starb an der Pest und lebte zwischen den eigenen Exkrementen. Ich bin dankbar dafür, heute zu leben und nicht damals. Dennoch gestand man in der Zeit vor der Reformation denen, die nicht arbeiteten, den Bettlern, den Verrückten, eine Funktion innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges zu, die man ihnen heute abspricht. Die weltlichen Bettler wurden, da sie ja dem Besitzenden Gelegenheiten zu guten Werken und Almosen gaben, gelegentlich geradezu als Stand bezeichnet, schrieb Max Weber. Ein Bettler hatte eine Funktion. Er lieferte anderen eine Dienstleistung, indem er ihnen ein gottgefälliges Leben bestätigte, so wie der Schuster ihnen die Schuhe lieferte. Jeder Mensch hatte seinen Platz und jedes Leben seinen Sinn. Schließlich war es von Gott geschaffen worden, der dem Einzelnen nichts auftrug, als zu überleben, zu beten und dabei so wenige Sünden wie möglich zu begehen. Der Mensch sollte so existieren, wie es schon seine Vorfahren getan hatten, und er sollte nicht mehr wollen als das, was ihm eben gegeben war. In diesem Sinne war der Bettler vielleicht arm und auf Almosen angewiesen, aber seine gesellschaftliche Position war nicht defizitär. Ihm fehlte nichts. Der Arbeitslose hingegen wird durch das definiert, was er nicht hat. Es haben sich also ein paar Dinge verschoben in den vergangenen Jahrhunderten. Wie ist das passiert?